Euphorie, das ist Kokain. Ich bin mir sicher, dass das Zucker ist, Mann. Zieh doch mal. Ich ziehe eine Line. Das ist nur Zucker, Mann. Später bestelle ich eine Familienpizza. Heinz wartet darauf, ich gehe pennen. Jeder hat Hunger auf das ein oder andere. Es war kein Kokain, es war Zucker. Und die Familienpizza kam nie an. Kein Kokain, sondern Zucker war es. Keine Familienpizza, sondern nur Hunger. Wir machen Sport, Mel und ich. Ich habe einen Steifen. Mel bekommt es nicht mit, Steve schon und lacht sich kaputt. Das war der mit dem Zucker. Euphorie und Wahnsinn ein paar Monate. Jemand schlägt mir die Brille von der Nase. Ich bleibe ruhig sitzen. Er schreit mich auf Arabisch an. Rauchen, viel rauchen, paf, paf, pass, trotz Krone. Streit um Tabak. Irgendwann dann keine Euphorie mehr, kein Wahnsinn mehr. Mucksmäuschen still bin ich. Ohne Gedanken. Jemand vergleicht mich mit Eckhart Tolle. Doch das ist kein Vergleich. Ich kann meine Wäsche kaum zusammenlegen im Waschsalon. Überforderung jetzt mit den kleinsten Dingen wie einkaufen. Abends esse ich nichts, gehe früh schlafen. Kein bisschen Euphorie bleibt. Es ist alles sinnlos. Selbst das Schreiben. Schluss.